Erster im 11. Jahr sprach Jahwe am ersten Tag des Monats zu mir. Zweites Tyrus freute sich über das Ende von Jerusalem. Die Stadt wollte reich werden. Dritter Jahwe sagt, ich kämpfe gegen dich, Tyrus. Viele Völker kommen gegen dich. Vierter, sie zerstören deine Mauern und Türme. Du wirst ein nackter Fels sein. Fünfter, Fischer werden dort ihre Netze trocknen. Jahwe hat das gesagt. Sechster, die kleinen Städte am Land sterben im Krieg. Dann wissen sie, ich bin Jahwe. Siebter, Jahwe schickt König Nebukadrezar aus Babel. Er kommt mit vielen Pferden. Achter, er tötet die Menschen auf dem Land. Er baut Wälle gegen deine Stadt. Neunter, er schlägt gegen deine Mauern. Er macht deine Türme mit Eisen kaputt. Zehnter, seine Pferde machen viel Staub. Die Mauern zittern vor dem Lärm der Wagen. Elfter, seine Pferde trampeln auf deinen Straßen. Er tötet dein Volk mit dem Schwert. Zwölfter, die Feinde stehlen dein Geld. Sie werfen Steine und Holz ins Meer. Dreizehnter, deine Lieder hören auf. Man hört keine Musik mehr in der Stadt. Vierzehnter, du wirst ein nackter Fels. Niemand baut dich wieder auf. Jahwe sagt das. Fünfzehnte, Jahwe sagt, die Inseln zittern vor Angst. Sie hören deinen lauten Fall. Sechzehnter, die Könige am Meer verlassen ihre Throne. Sie ziehen ihre bunten Kleider aus. Siebzehnter, sie singen ein trauriges Lied. Die starke Stadt am Meer ist nun weg. Achtzehnter, die Inseln haben heute große Angst. Sie erschrecken über dein Ende. Neunzehnter, Jahwe macht dich zu einer leeren Stadt. Viel Wasser wird dich bedecken. Zwanzigster, ich schicke dich tief nach unten zu den Toten. Du bleibst für immer leer. Einundzwanzigster, ich mache ein Ende mit dir. Jahwe sagt, man findet dich nie mehr.